Ein Sprecher des TVK-Außenministeriums gab am 11. Mai eine Antwort auf die Frage eines Journalisten der koreanischen zentralen Nachrichtenagentur im Zusammenhang damit, dass einige Medien der USA über die Gefangenhaltung der US-Bürger durch die TVK falsche Meinungen verbreiten. Er sagte wie folgt: Einige konservative Medien der USA versuchen öffentliche Meinung zu erwecken, dass die TVK die Amerikaner als Geisel festnehmen, um sie als Gegenstand für die Verhandlungen und als menschliches Schild auszunutzen. Eine unbegründete absurde Sophisterie. Wie der Sprecher des Ministeriums für Staatsschutz erklärte, verüben die USA und weitere feindselige Kräfte auch in diesem Augenblick ununterbrochen ihre boshaften Machenschaften, um das Führungsgremium der Republik zu beseitigen und den Staat umzustürzen. Die jüngst festgenommenen Amerikaner stehen unter den Ermittlungen des betreffenden Justizorgans, da sie die Kriminalitäten gegen die Republik begangen haben. Die Verbrecher nach dem Gesetz zu behandeln, ist die unbestreitbare Rechtsausübung eines souveränen Staates. Durch die Darstellung der von uns gefangen gehaltenen US-Amerikaner als Geisel für die Verhandlungen zeigen die konservativen Medien der USA nur, dass sie keinen elementarsten Verstand besitzen, was eine Staatsmacht ist. Was für die Kriminalitäten die Festgenommenen begangen haben, werden bald veröffentlicht. Wir werden alle listigen Machenschaften der feindlichen Elemente entlarven und durchkreuzen und sie erbarmungslos bestrafen und unseren Staat und unsere Ordnung fest verteidigen, so dass niemand sie antasten kann.